heute America the Beautiful, die lange Nacht amerikanischer Befindlichkeiten. Eine Sendung von Michael Kleff. Was Deutschen an Amerikanern auffällt. Der Glaube, man sei für alles, was einem widerfährt, selbst verantwortlich. Schwache Geografiekenntnisse. Bomben in Beirut bedeuten weniger US-Besucher bei den Festspielen in Bayreuth. Sie lieben die Bequemlichkeit. Ihr opfern sie jede Ästhetik. Sie lieben das Etikett Heavy Duty, das Unzerstörbarkeit signalisiert. Ihre Heavy Duty Waschmaschinen sehen aus wie Panzer. Sie glauben es nicht nötig zu haben, eine Fremdsprache zu lernen. Sie sind gnadenlos patriotisch und können das Gegenteil bei anderen nicht verstehen. Millionen klagen gegen alles und jeden. Keine Angst vor der Eigenwerbung. Je lauter, desto besser. So sehen deutsche Amerikaner. Transatlantischer Beziehungsalltag jenseits der Verlautbarungen von Staatsmännern. Deutsche spielen bei der Entwicklung der USA eine besondere Rolle. Jeder sechste US-Bürger hat deutsche Vorfahren. Nach Fürstenwillkür, Hunger und Verfolgung war für sie, wie für viele Millionen anderer Menschen, Amerika im 19. Jahrhundert das Ziel ihrer Träume. Das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Land of the Free, Home of the Brave, noch was sie einmal waren? Ich lebe und arbeite seit 1996 einen Großteil des Jahres in den USA und beobachte hinter der Fassade unerschöpflicher Kraft Ermüdungserscheinungen und Orientierungslosigkeit. Wirklich scheint nur noch die militärische Macht zu sein. Ich habe mit Deutschen und Amerikanern gesprochen über Nationalismus und Krieg, die Kluft zwischen Arm und Reich, die Situation der Freiheitsrechte und die amerikanische Kultur. America the Beautiful. Eine lange Nacht über amerikanische Befindlichkeiten. Some people eat grapefruit for breakfast, some people eat oatmeal. There are those who are sure granola is a very good deal. But not me, I don't go for that stuff. When it comes to nourishment, I get more than enough. Nothing satisfies my taste like sitting down to a great big plate of cold pizza for breakfast. Warm Coke to wash it down. Maybe a couple of anchovies make this meal well-rounded. I want cold pizza for breakfast, and a pinch cold spaghetti'll do. But there's nothing in the world that I like better than eating cold pizza with you. My man takes me out in the evening, he treats me so nice. We go to the movies, we go dancing, we go for more than a slice. Yes, we order a pie, we eat what we can, we take the rest home, that's part of the plan. And in the morning when sunrise, he sees that crazy look in my eyes. I want cold pizza for breakfast, warm Coke to wash it down. Maybe a couple of onion rings make this world go round. I want cold pizza for breakfast, and a pinch cold spaghetti'll do. But there's nothing in the world that I like better than eating cold pizza with you. Herman Tarnauer would never approve. I can hear him. I can hear him. I can hear him. Spinning in his grave. He could be alive eating pizza right now. Except for when it came to dating women, like a doctor did not know how to behave. Yeah, yeah, yeah. Herman was healthy, but Herman is dead. Pizza surely didn't do him in. Pizza surely didn't do him in. Gene Harris is behind bars, looking quite sad and thin. Do you see what I'm getting at? You tend to kill when you're skinny, but not when you're fat. So give me pizza for breakfast, warm Coke to wash it down. Maybe a couple of pepperoni make this girl well-rounded. Give me cold pizza for breakfast, and a pinch cold spaghetti'll do. But there's nothing in the world that I like better than eating cold pizza with you. Nothing in the world that I like better than eating cold pizza. Oh, oh, oh. Nothing in the world that I like better. all been eating cold pizza with you. Die Amerikaner sehen jeder Mahlzeit mit Furcht und Entsetzen entgegen. Sie haben Angst, das Essen könnte ihnen vom Teller entgegenspringen und sie umbringen. Oder, was noch schlimmer wäre, dick machen. Die Nahrungsaufnahme könnte womöglich Krankheiten zur Folge haben, speziell Herzkrankheiten. Und man weiß ja nie, welcher Bissen am Ende fatale Folgen hat. In dem unermüdlichen Kampf der Amerikaner um ewige Jugend, strahlende Gesundheit und eine gute Figur ist besonders die Nahrung unter Beschuss geraten. Und der Geschmack des Essens ist dabei das erste Opfer. Essen, da werden kulturelle Unterschiede zwischen den Völkern schnell deutlich. Darauf weist auch die Journalistin Stephanie Fall in ihrem Buch »Der Amerikaner pauschal« hin. Stephanie Fall fragt in ihrem Psychogramm der Amerikaner, ob sie wirklich so materiell eingestellt, so sportbesessen und so leicht von oberflächlichen Vergnügungen zu beeindrucken sind und wie sie es mit Kultur, Demokratie und Bürgerrechten halten. In meinem Gespräch mit ihr wollte ich wissen, woher es eigentlich kommt, dass die Amerikaner so viele Tabus kennen, vor allem wenn es um Körperlichkeit und Sexualität geht. Die in Deutschland belächelte Aufregung um die Bruchteile von Sekunden zu sehende, nackte Brust von Janet Jackson beim Super Bowl dürfte allen als Beispiel noch in Erinnerung sein. It is a combination, I think, of several factors. Probably the largest is the Puritan morality that came over with the first English settlers in the 1600s. Hier kommen viele Faktoren zusammen. Der wichtigste ist wohl die puritanische Moralität, die von den ersten englischen Einwanderern im 16. Jahrhundert mitgebracht wurde. Sie war eng verbunden mit der viktorianischen Moralität. Es war geradezu provokant, wenn eine Frau ihren Fußknöchel zeigte. Was mit Sex oder Lüsternheit zu tun hatte, durfte schon gar nicht angesprochen werden. Schließlich waren es Puritaner. Sie waren rein und moralisch. Körperlichkeit gab es nicht für sie. In Folge entwickelten sich all die sprachlichen Beschönigungen, also Beschreibungen für etwas, für das es zwar Worte gab, die jedoch als unschicklich angesehen wurden, wie zum Beispiel Toilette. Hier sagt man Restroom, Bathroom, auch wenn es gar kein Bad darin gibt, oder Lavatory, wo man seine Hände wäscht. Man geht so der direkten Beschäftigung mit Körperlichkeit, mit Verdauung und Sex aus dem Weg. Man verpackt diese Dinge in schöne Beschreibungen, sodass jeder weiß, worum es geht, ohne das verbotene Wort aussprechen zu müssen. Wir sind sehr zurückhaltend, wenn es um Körperfunktionen und auch um Emotionen geht. Wie gesagt, das geht auf den strengen religiösen Einfluss der frühen Einwanderer zurück. And as I said, I think it probably comes from the very strict, originally from the very strict religious influences that came here very early. Over here we got our friends from oil. They don't give a shit how much wilderness is spoiled. Ain't gonna work, no sir. Now don't, because the thing that's the same in every one of these mother. They're insurance companies. When we try to fix it, we tend to get confused. We got respect for all the system. We will tell you next my style. But there's one thing in politics that always makes me smile. I like the I like it really fine. And when you be a senator, you get it all the time. Eine Szene aus dem Film Bullworth mit Warren Beatty und Halle Berry, in dem es um einen lebensmüden Politiker geht, der in der Hip-Hop-Subkultur seiner Stadt eintaucht. Dabei wird heftig geflucht und über Sex gesprochen. Und so, mit diesen Pieptönen, über den tabuisierten Worten, hört sich das im US-Fernsehen an. Ein ähnlich seltsames Verhalten legen Amerikaner auch in Bezug auf andere menschliche Verhaltensweisen an den Tag. Stephanie Fowl erklärt, warum man unbehelligt sein Bier in der Öffentlichkeit trinken kann, wenn die Flasche in einer braunen Tüte steckt, man aber in Gefahr läuft, verhaftet zu werden, wenn man die Flasche ungeschützt an den Mund setzt. Yes, what you are talking about is the bizarre attitude towards liquor. Americans like fast effective solutions. They like to solve. Hier geht es um unser seltsames Verhältnis zum Alkohol. Amerikaner lieben schnelle und effektive Problemlösungen. Insofern ist das amerikanische Verhalten mit einem Pendel zu vergleichen, das immer hin und her schwingt. Wir gehen von einem Extrem zum anderen. Was den Alkohol betrifft, war es Anfang des 20. Jahrhunderts so, dass es keine Banken, keine Kunden und keine Geldautomaten gab. Die Männer bekamen ihren Lohn in bar ausgezahlt. Oft haben sie das Geld dann in einer Bar vertrunken. Wenn sie nach Hause kamen, war nicht mehr genug für die Familie da. Die Frauen haben nicht gearbeitet und waren auf den Lohn ihrer Männer angewiesen. Politiker wollten dann das Problem lösen, indem sie mit der Prohibition Alkohol verboten. Dahinter steckte die Idee, dem Trinken per Gesetz ein Ende bereiten zu können. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Menschen haben selber Wein und Schnaps hergestellt. Alkohol gab es also auch weiterhin an verschwiegenen Orten. Das war die Geburtsstunde der organisierten Kriminalität. Gangsterbanden organisierten die Versorgung der Menschen mit Alkohol. Schließlich kam man zur Besinnung und entschied, Alkohol wieder zu legalisieren. Aber man wollte nicht wieder an den Punkt zurückgehen, wo die Bars rund um die Uhr auf waren. Jeder Schnaps bekam und die Löhne in Alkohol umgesetzt wurden. Und um zu vermeiden, dass Betrunkene wie vor der Zeit der Prohibition das Straßenbild prägten, wurde es gesetzlich verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Hier kommt nun die braune Tüte ins Spiel. Wenn man seine Flasche in eine Papiertüte packt, kann niemand sehen, dass es Alkohol ist. Das macht es legal. Der Gesetzesverstoß liegt im öffentlichen Trinken, wenn man die Flasche sehen kann. Dahinter steckt natürlich die Überzeugung, dass man eigentlich überhaupt nicht trinken sollte. Der in unserem Land starke religiöse Einfluss spielt dabei eine wichtige Rolle. Demnach steht Alkohol für das Böse. Diese Einstellung beeinflusst die Gesetzgebung. Sie steht gleichzeitig für das in den USA vorherrschende Schwarz-Weiß-Denken. Wenn Alkohol böse ist, dann sollte auch niemand trinken. Die Menschen denken hier immer in Extremen. There's a very strong religious element in this country that that believes that alcohol is evil and you just should never drink it at all. And so that faction has a fair amount of influence and it has influenced the legal stuff. And to a certain extent it also reflects a level of black or white thinking in the US. So the idea is that if drinking is bad, nobody should drink. People tend to take everything to extremes. Kleine Hand, große Hand, lange Hand, kurze Hand, reicher Mann, armer Mann, tiki tiki tok. Stundenhand, Minutenhand, lahme Hand, sich sputende Hand, Arbeitsgang, Müßiggang, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Gesunde Hand, kranke Hand, Engelshand und Teufelshand, tiki tiki tok. Schwielenhand, heile Hand, Räuberhand, verteile Hand, tote Hand und lebend Hand, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Meine Hand, große Hand, kleine Hand, Frauenhand und Männerhand, tiki tiki tok. Seine Hand, ihre Hand, Lügnerzunge, brave Hand, lynchende Hand und Sklavenhand, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Tiki tiki tik tok, tiki tiki tik tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Hand, Maschinenhand, tiki tiki tok. Trinkerhand, Esserhand, Hammerhand, Messerhand, weiche Hand und reiche Hand, meine Hand und deine Hand, warme Hand, kalte Hand, neue Hand und alte Hand, wessen Hand, welche Hand, Willkommenshand, Abschiedshand, rechte Hand und schlechte Hand, tiki tiki tok. Tiki tiki tiki tok, tiki tiki tiki tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Tiki tiki tiki tok, tiki tiki tiki tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich, tiki tiki tok. Tiki tiki tiki tok, tiki tiki tiki tok, es schlägt die Zeit, sie schnappt dich. Tiki-Tok, Titelstück einer CD, die der Berliner Sänger, Komponist, Schauspieler und Regisseur Hans-Eckard Wenzel veröffentlicht hat. Mit von ihm vertonten Texten des amerikanischen Folkmusikers Woody Guthrie. Der vielfach preisgekrönte deutsche Künstler ging mit diesem Programm auch in den USA auf Tournee. Es war für ihn eine besondere Erfahrung. War er doch in Sachen amerikanisches Liedgut im Allgemeinen und Woody Guthrie im Besonderen bis dahin eigentlich eher unbelegt. Als Kulturwissenschaftler, viel stärker von den romanischen Sprachen geprägt, gab es zudem auch eine sprachliche Barriere und eine in der Geschichte der DDR begründete politische Abwehr. Wurde Guthrie in der DDR doch dahingehend instrumentalisiert, zu beweisen, dass es in Amerika Unrecht gibt? Vor diesem Hintergrund habe ich mich mit Hans-Eckard Wenzel über seine in den USA gemachten Eindrücke unterhalten. Dieses Land lebt natürlich von der Phrase der Freiheit. Und zwar ein Freiheitsbegriff, der sich als Gegenbegriff eben zu den europäischen Unfreiheiten definiert hat. Also die Exilanten im 19. Jahrhundert haben sich von dem Feudalismus befreit. Sie sind hierher und sind in ein Land gekommen, wo sie sozusagen frei waren von diesem Fron einer Adelsklicke. Dieser Begriff hat sich auf eine ganze interessante Weise gehalten, und zwar als eine Phrase, als eine Art demagogische Konstruktion, in der dieses Land lebt. Die Regulative, in denen man sozusagen hier im Alltag lebt, sie greifen viel mehr in die Freiheit des Einzelnen ein. Da ist die Bruderie zu nennen, die es hier gibt. Also der Umgang mit Körperlichkeit ist etwas ganz, ganz Eigenartiges, als ob es eine Schande ist, sagen, körperlich zu existieren. Es ist andersherum dieses übertriebene Reinlichkeitsempfinden, was ich immer in Amerika empfunden habe, obwohl es recht schmuddelig ist an vielen Punkten. Es ist also eine übertriebene Furcht vor Bakterien und vor allem, was eine gewisse Virulenz hat, also was lebt. Eine gewisse Furcht vor Naturgewalten bringt meiner Meinung nach die Leute hier dazu, auf bestimmte Freiheiten zu verzichten. Also die Feuerwehr ist quasi ein Heiligtum in diesem Land. Das sieht man an den Maschinen, an den Häusern, wie die Leute aufgefasst werden. Die Polizei ist ein gewisses Heiligtum. Da ist überhaupt keine Möglichkeit einer demokratischen Diskussion. Und das sind Punkte, wo man eigentlich, um die Phrase der Freiheit aufrechtzuerhalten, gewisse Freiheiten einschränkt. Und das funktioniert in diesem Land, weil sich ja keiner darüber erregt. Also muss es ein Mechanismus sein, der in einem gewissen Sinne zu dieser unmittelbaren Fetischisierung des Augenblicks dazugehört. Ein Bestandteil demokratischer Kulturen in Europa besteht ja unter anderem darin, den Menschen vor den Menschen zu schützen durch bestimmte Verfassungskonstruktionen, Wahlkonstruktionen, Regierungskonstruktionen. Hier, wenn man das amerikanische System beobachtet, hat man manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Struktur so ist, dass man von dem Staat geradezu erwartet, bestimmte Normen gesetzt zu bekommen, Werte vermittelt zu bekommen, wenn man die starke Rolle des Präsidenten beobachtet, indem sich das alles bündelt, was dazu führt, dass Konformität eigentlich einen höheren qualitativen Stellenwert hat in der Werteskala als Individualismus und Kreativität. Ich glaube, dass man im Namen der Freiheit auf seine Freiheit verzichtet, dass man quasi in der Konstruktion auch dieses Staatswesens sozusagen das Patriotische immer darin empfindet, dass man für dieses Land leidet. Das heißt, es ist etwas, dass man sein Blut dafür gibt, dass man sozusagen die Fahne hochzieht, dass man sich dafür bedankt, dass man hier lebt. Das erinnert mich in gewissem Sinne an gewisse Konstruktionen, die es im Ostblock gegeben hat. Also bis zu diesem Zwei-Parteien-System, was dieses Land definiert. Ich meine, ein Zwei-Parteien-System ist letzten Endes ein Ein-Parteien-System, weil in einer Partei gibt es letzten Endes immer zwei Richtungen, die linke oder die rechte. Dieses Land lebt eigentlich in einem Ein-Parteien-System. Es ist unglaublich zentralistisch organisiert, obwohl die, sagen wir mal, die Alltagsstrukturen alle föderalisiert sind durch die einzelnen Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten. Das hat meiner Meinung nach auch wieder mit der fehlenden Definition einer nationalen Identität zu tun, weil das Land in seinen Grenzen, wenn man sie sich anguckt, wie sie gezogen sind, ist ein Zufallsprodukt von Kriegen und von Macht und von Militär und von sozusagen Pokerspielen. Und das ist auch das weitere Verständnis der amerikanischen Nation in ihrer Außenpolitik, weil sie natürlich glaubt, so wie dieses Land entstanden ist, ließe sich auch die Welt verändern. Kann man also auch den Irak so weit bringen, dass er quasi zum Bundesstaat wird. Man könnte das mit Afghanistan machen. Alle diese Gebiete, auf die man Anspruch erhebt. Die europäische Politik hat sozusagen lernen müssen in der langen Zeit der großen barbarischen Kriege in Europa, dass das kein Weg ist. Und die amerikanische Politik weigert sich scheinbar, das zu lernen. Also es sah so aus, als ob nach dem Ende des Kalten Krieges diese Politik doch zu Ende gegangen wäre. Aber gerade Bush beweist uns, dass sie eigentlich eine Politik des 19. Jahrhunderts fahren in Amerika. Die Nacht kennt den Wind, ich zieh meine Bahn und lausche den Stimmen der Welt. Die Radios reden vom 90-Meilen-Orkan, der New York heute Nacht überfällt. Ich lief und der Wind fraß sich ein in mein Haar. Wer ist stärker, New York oder er? Und ich sah, dass New York viel stürmischer war als der 90-Meilen-Sturm drüber her. Diese Stadt hat wohl andere Stürme überlebt. Nicht der Sturm macht mir Angst, der von fern die Luft an die Stirnen der Häuser klebt. Eher fürchte ich die Habgier unserer Herren. Entlang und das Meer brüllt an Land sein besoffenes Weh. Die Promenade liegt menschenleer und die Schiffe sind verloren heut auf See. Komm, Wind, blas aus unserem Geist all den Wahn, feg durchs Land, bis dass die Erde klirrt. Dies ist nur ein Echo vom großen Orkan, der unsere Fesseln zerreißen wird. Wüte, kleiner Hurricane, du musst wehen und toben. Reise in Coney Island am Riesenrad und den Türmen. Männer und Frauen halten mit den Händen die Karusselle am Boden. Und ich frag mich, was wir tun zwischen all diesen Stürmen. Ohne 90-Meilen-Orkan gibt's halb so viel Spaß nur in Coney Island und New York Town in diesem Falle. Du weißt, dass der Mensch Krieg führt gegen die Natur und die Natur kämpft gegen uns alle. Jeder gegen jeden, das ist nicht zu übersehen, man beißt sich durch und setzt sich zur Wehr. Und die Orkane toben und wehen, die einen weniger und andere mehr. Die Orkane toben und wehen, die einen weniger und andere mehr. Nicht der Sturm macht mir Angst, heißt es in dem Lied 90 Meilen Wind, der von fern die Luft an die Stirnen der Häuser klebt, eher fürchte ich die Habgier unserer Herren. Dieses Lied handelt von einem Orkan, der vor 60 Jahren New York heimsuchte und davon, wie die einfachen Menschen in der Stadt ihn erlebten. Anlass für die Frage an Hans Eckart Wenzel, wie er die Menschen bei seinem Besuch in den USA erlebt hat, zu einer Zeit, in der das Land einen von Deutschland nicht unterstützten Krieg gegen den Irak begonnen hatte. Der einfache Amerikaner, der da mit der Waffe hingeht oder der mich dann in irgendeiner Kneipe gefragt hat, was ich dazu meine, weil ich Deutscher wäre und sie verunsichert waren, der glaubt an einem gewissen Punkt, dass er sich diesem Patriotismus nicht entziehen darf, weil er zu dem auserwählten Volk der Welt gehört, in Amerika leben zu dürfen. Sein moralisches Empfinden spricht dagegen, aber er wurde damals auch bombardiert von allen möglichen ideologischen Konstrukten und Lügen im Fernsehen, also dass sie keinen Wein mehr kaufen sollten, dass sie Batterien kaufen sollten fürs Transistorradio, wenn der Krieg beginnt. Sie wüssten dann nicht, was los ist, und es wurden Farbskalen erfunden, die eine ominöse Gefahrenstufe einschätzt, ob orange oder rot, also völlig ideologische Konstrukte, wie sie eigentlich so einem Art Stalinismus entspringen, sind angewandt worden, um dieses Volk in diese Kriegsbereitschaft zu versetzen. Und es gibt nicht ein sehr großes kritisches, analytisches Potenzial in diesem Land. Das gehört auch nicht zur Tradition. Es gibt ein moralisches Potenzial, was sich dagegen widersetzt, aber also ein analytisches, politisches, analytisches gibt es kaum. Es gibt es nicht in der Presse oder kaum. Es gibt es im Rundfunk kaum. Es gibt es im Fernsehen sowieso nicht. Also wo gibt es das dann in der Öffentlichkeit? Ja. Also haben die Leute das auch gar nicht zur Verfügung, da kritisch mit umgehen zu können. Ihnen bleibt bloß dieser plumpe Patriotismus. Also bist du nicht dafür, dann bist du dagegen. Dieses alte, alttestamentarische Gehabe. Jetzt haben Sie gerade zum zweiten Mal den Vergleich auch zum Osten, zum alten kommunistisch regierten Osten gezogen. Gibt es da noch andere Lebensbereiche, wo sich solche Vergleiche ziehen lassen? Vom städtebaulichen her, vom Lebensgefühl her? Also ich glaube, man muss erstmal einen ganz großen Unterschied ziehen, ehe man die Gemeinsamkeiten aufzeichnet. Der Ostblock hat versucht, sozusagen die Armut zu vernichten und hat damit auch den Reichtum und die höhere Kultur mit geopfert. Es gab aber keine Armut in dem Sinne. Man wurde eher auf so ein Mittelmaß eingeschworen. Das ist in dieser Gesellschaftskonzeption ganz und gar nicht so. Hier will man sozusagen den Reichtum befördern und nimmt die Armut dafür in Kauf als ein notwendiges Übel. Das ist der große Unterschied und den darf man auch in den Vergleichen nicht verwischen. Aber es gibt gewisse kulturelle Ähnlichkeiten. Also der Hang zum Kitsch erinnert mich grandios an Städte, Kleinstädte auch in der Sowjetunion. Diese eigenartige Architektur in den Kleinstädten, dieses Bedürfnis, sich zu repräsentieren, zu protzen, stark naturalistische Denkmäler hinzustellen, also auch eine gewisse Angst vor einer übertriebenen Intellektualität oder einer Formkühnheit. Also in New York gibt es das in der Architektur, es gibt es in den großen Metropolen der amerikanischen Städte, gibt es diese wirklich verrückte und geniale Architektur auch. Und es gibt auch die moderne Malerei und so der Welt hat ihre Heimstatt in den amerikanischen Galerien gefunden. Aber die Denkmäler, die sozusagen irgendwo in den Städten stehen, sind alle nicht anders als der Arbeiter mit dem Hammer in Wladiwostok auf dem Marktplatz. Also mit aus einem naturalistischen Empfinden der Nachahmung des 19. Jahrhunderts. Und das ist dieses Land erinnert mich immer mehr auch an das 19. Jahrhundert, also in seiner, obwohl es mit diesen ganzen modernen Mitteln umgeht, aber es ist eine Auffassung von Kultur, die nicht dem 20. entspricht, sondern das ist die Zeit, wo die Brücken erfunden werden, wo die Städte sozusagen anfangen zu wachsen, wo das Urbane beginnt und so ist auch die Stadt New York, die versetzt sich immer wieder in den Rausch, als ob sie eine Stadt wäre, die gegründet wird. Sie vernichtet, lässt Stadtteile verkommen, damit sie neu aufbauen kann. Immerzu in dem Rausch, als ob jetzt gerade 1920 wäre und man würde hier eine Riesenstadt konzipieren. Ja. Stichwort Kultur, letzte Frage. Was empfindet man, wenn man als deutscher Künstler mit einem Woody Guthrie-Programm, also dem Programm von einer Ikone der amerikanischen Folk-Geschichte, hier in den USA unterwegs ist und auftritt? Zum einen, glaube ich, haben solche Weltmusik- oder interdisziplinären kulturellen Prozesse immer eine wichtige Aufgabe, Voreingenommenheit abzubauen. Also ich habe bei vielen Amerikanern den Eindruck, dass sie nicht glauben, dass Deutsche singen können. Das ist man mit der deutschen Sprache, außer Marschmusik. Das ist ein eigenartiges Vorurteil, was in bestimmten politischen Situationen, wie in der Zeit, als sich Europa gegen den Krieg gestellt hat, im Grunde ganz schnell ausnutzbar ist und ganz eigenartige Konfusion zwischen den Völkern herstellt, die es gar nicht braucht. Es ist zum anderen natürlich etwas, was mich auch interessiert hat, als dieses Projekt sozusagen für die andere Seite, für Deutschland, entstanden ist, in einer Zeit, als man einen amerikanischen Dichter nicht unbedingt als deutscher Intellektueller nimmt und für gerade wichtig erachtet. Als es quasi anti-amerikanisches Grundempfinden in dem Land gab und das auch schick war unter Intellektuellen, auch unter liberalen Intellektuellen. Ich mag das Antizyklische und ich mag keinen Rassismus, in welcher Form auch immer, und es ist auch eine Form von intellektuellem Rassismus, so zu denken. Und zum anderen ist es, wenn ich jetzt mal ganz von meinen eigenen Erfahrungen ausgehe, für mich ein unglaublicher Eindruck, sozusagen in diesen normalen Clubs, in einem normalen amerikanischen Alltag zu spielen und dort zu erleben, was es für eine reale Basis hat, eine Folkmusik oder so ein Mann wie Woody Guthrie. Und ich empfinde auf einmal den Mangel, den wir in Deutschland da haben. Dass es so etwas nicht gibt. Es ist immer ganz schnell missbraucht oder instrumentalisiert. Ich habe einen Alltag hier erlebt, habe sozusagen mit Leuten, mit auch Amerikanern zusammengespielt. Die haben meine Art sehr geachtet. Ich war sehr berührt von ihrer Art, wie sie gespielt haben. Ja, wie heißt es so schön, was will man mehr? Das ist eigentlich ein Punkt einer sehr intensiven Berührung von Kulturen. Of all of the people that I used to know, most never adjusted great big world. I see them lurking in bookstores, working for the public radio. Yeah, the babies around, the sack on their back, moving careful and slow. It's money that matters. You hear what I say? Der junge Finn Earl lebt in New York zusammen mit seiner 33-jährigen Mutter, mit ihrer Vorliebe für Kokain und sexuelle Abwechslung. Seinen Vater im fernen Amazonasgebiet, der die Welt der Wilden erforscht, hat er nie kennengelernt, nur Briefe an ihn verfasst, voller Träume. Finn, ein liebenswerter Lügner und sympathischer Loser, erzählt uns sein Leben. Als er mit seiner Mutter Liz New York fluchtartig verlassen muss, finden sie Schutz unter den Fittichen eines Massageklienten, dem greisen Millionär Osborne. Flyval ist eine Insel der weißen amerikanischen Ostküstenaristokratie, ein goldener Spielplatz für die Superreichen. Hier lernt Finn ein Volk kennen, das fremder, wilder und geheimnisvoller ist als irgendein exotischer Stamm am Amazonas. Finn entdeckt ein neues Leben unter neuen Freunden, findet Zugang zu den Familienclans in Osborns Reich und verliebt sich leidenschaftlich in Osborns Enkelin Maya. Der amerikanische Traum scheint wahr zu werden, bis Finn auf die Verlogenheiten, die Lügen und Laster hinter den Fassaden stößt. Eine dramatische Liebesgeschichte voller Crime lässt Finn Earl schneller erwachsen werden, als ihm lieb ist. Bei der Vertreibung aus dem falschen Paradies nimmt er eine Erkenntnis mit. Wahrhaftigkeit ist wichtiger als Geld. So heißt es im Klappentext zu dem Roman Unter Wilden, in dem es um eine Welt geht, die irgendwo hinter goldenen Türen liegt, abgeschirmt und geschützt. Autor Dirk Wittenborn weiß jedoch, worüber er schreibt. Seine Schwester ist verheiratet mit einem sehr reichen Mann, einem Erben der Firma Johnson & Johnson. Die meisten von uns Normalsterblichen haben alles, was sie über superreiche Menschen wissen, in Fernsehserien wie Dallas oder Denver gesehen, von Leuten gemacht, die nie mitbekommen haben, wie die Reichen wirklich leben. Dabei geht es nicht nur um einen Lebensstil. Superreichtum ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Die Umverteilung von unten nach oben, die in den USA seit fast 3 Jahrzehnten im Gange ist, hindert immer mehr Bürgerinnen und Bürger an der Wahrnehmung ihrer politischen Rechte. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Dirk Wittenborn hat mir erzählt, welche Rolle Geld in der amerikanischen Gesellschaft spielt. Money is the legal tender of our faith. And in America, the closest thing we have to a national religion is shopping. Geld ist die glaubensrechtliche Grundlage unserer Religion. Das, was in Amerika einem nationalen Glaubensbekenntnis am nächsten kommt, ist Einkaufen, Shopping. Unsere Kathedralen sind Einkaufszentren. Die erste Frage, die dir hier gestellt wird, lautet: Was machst du? Dein Stellenwert hängt von deinem Beruf ab und davon, wie viel Geld du verdienst. Das Geld ist auch Gradmesser für deine Freiheit. Wenn du reich bist, kann man in diesem Land sehr gut leben. Du hast viele Freiheiten. Das geht so weit, dass du dir sogar Verbrechen leisten kannst. Auch wenn es makaber klingt, positiv an dem Verfahren gegen O.J. Simpson ist, dass Geld im Großen und Ganzen farbenblind ist. So wie sich reiche Weiße einen Mord leisten können, wenn sie nur genug Geld haben, um ein entsprechendes Anwaltsteam anzuheuern, so kann das auch ein Schwarzer. Just as white people have gotten away with murder for years, if they're rich enough and can hire that kind of a legal team, so can a black man. Wie ist es dazu gekommen? Wie konnte sich so eine Einstellung in der Gesellschaft entwickeln? Well, I think it was always there in America. America was founded by religious fanatics and crooks. Das hat es meiner Meinung nach schon immer in Amerika gegeben. Amerika wurde von religiösen Fanatikern und Gaunern gegründet, die die Menschen in Europa nicht haben wollten. Die Religionen, die in Amerika Fuß gefasst haben, basieren auf folgendem Grundsatz: Wenn Gottes Auge nur wohlwollend auf dir ruht, dann wirst du erfolgreich sein. Zu den Zeiten, als Amerika noch eine Kolonie war, hieß das: Du warst Farmer, hast nicht getrunken und viel gearbeitet. Je mehr Bäume du gefällt hast, umso größer wurde deine Farm und irgendwann warst du reich. Dann hast du ein Sägewerk gebaut, um das Holz zu bearbeiten und zu verkaufen. Mit dem verkauften Holz sind dann Schiffe gebaut worden, mit denen die Waren transportiert wurden. Dadurch wurden sie billiger und man konnte weiter expandieren. In den vergangenen 50 Jahren sind alle möglichen Menschen in Amerika reich geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Land unheimlich viel Geld damit gemacht, seine Produkte in der ganzen Welt zu verkaufen. Das hat einigen Menschen in den 50er und 60er Jahren unglaublichen Reichtum gebracht. Später dann, in den 80er Jahren, gab es einen Boom, als Unternehmen weit über Wert verkauft und zerschlagen wurden. Mit der Folge, dass viele Menschen ihre Arbeit verloren und wenige sehr reich wurden. Der Internetboom hat weitere Millionäre und gar Milliardäre hervorgebracht. Amerikaner haben immer geglaubt, dass Geld eine Bedeutung an sich hat. Mehr als in Europa, wo Landbesitz und Familie wichtig waren. Niemand war in solchen Traditionen verwurzelt. Deswegen war Geld die Sache, in die man seinen Glauben und die Hoffnung auf die Zukunft investierte. Money means something more than it did in Europe. Land meant things in Europe. Family meant things. But here, no one had any roots, so money was the thing that they invested this belief in and their hopes in and the future. Aber ist es nicht irgendwie genauso mit dem Geld wie mit dem Glauben, dass jeder etwas werden kann, dass jeder vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, dass es letztendlich eine große Illusion ist? Und wie kommt es, dass sich dieser Traum nach wie vor hält, dass selbst die, die nichts haben, keine Arbeit, keine Ausbildung, kein Dach über dem Kopf, trotzdem glauben, sie leben im besten Land der Welt und irgendwann werden sie es schon mal schaffen und wenn nicht, sind sie selber schuld? I think this myth that anyone can make it. Der Mythos, dass es jeder schaffen kann, hat eine beruhigende Wirkung auf die Menschen. Er lenkt sie ab. Die Reichen arbeiten daran, den Mythos aufrechtzuerhalten. Das dient auch ihnen selbst, da sie sich schuldig fühlen. Schuldgefühle spielen eine große Rolle in Amerika. Schuldgefühle und Scham. Wir sind nicht stolz darauf, was wir mit den Indianern gemacht haben und darauf, wie wir das Land aufgebaut haben. Gleichzeitig sind wir aber auch Meister der Verdrängung. Wir schreiben die Geschichte einfach um. Der Sieger kann sich das immer leisten. Der einzige Krieg, den wir außer Vietnam nicht gewonnen haben, war der Bürgerkrieg. Seitdem wurde die Geschichte immer wieder umgeschrieben. Der Mythos lässt die Reichen sich wohlfühlen und lenkt die Armen ab. Sie kommen so nicht auf die Idee zu sagen, Moment mal, du bist dafür verantwortlich, dass ich nicht weiterkomme. Vielmehr glauben sie, dass etwas mit ihnen selber nicht stimmt, nach dem Motto, ich bin eben ein Verlierer. Diese Einstellung isoliert sie im Zeitalter der Computer noch mehr. Sie haben Cybersex, bleiben zu Hause, schauen Fernsehen, werden fett und fühlen sich elend. Anstatt sich zu wehren gegen die Manager der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit der Begründung entlassen, es gäbe nicht genug Geld für den Erhalt der Arbeitsplätze und selber Jahr für Jahr Prämien in Millionenhöhe abkassieren. Das trifft nicht nur auf Amerika zu, sondern in geringerem Ausmaß auch auf Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein Trend. Es sind die multinationalen Konzerne, die die Welt regieren, nicht die Politiker. Sie sind Marionetten. But it's a trend, this kind of global, the global company. And that's really who rules our world, these huge companies, not politicians, they're puppets. In the year 2000, my age was 53. Born in the first half of the last century. I always was postmodern, but that's ancient history. Now I'm the last man on earth. That's what the matter is with me. I guess I'm old-fashioned, retro to a degree. You could say I'm a throwback, anachronistically. Air conditioning is here to stay, and that makes me unhappy, 'cause I'm not last man on earth. What the matter is with me? I don't have a portfolio. I gotta plead guilty. The best things all are worthless now. That's just because they're free. And if you're not a millionaire yet, boy, you better be. Now I'm the last man on earth. That's what the matter is with me. I should be optimistic and go buy some bonds and stocks. They'll find a cure for cancer soon. We may get trigger lines. Existence is no picnic, as statistics all have shown. We die alone. Ihr zweiter Kandidat, Heidi. Mein zweiter Kandidat ist Amy. Also, genießen Sie den Helikopterflug. Mercer Corp. hat Gelegenheit, sich in der Suite zu beraten. Treffen wir uns wieder hier im Besprechungsraum und jemand wird gefeuert. Gehen Sie danke, jetzt. Danke, Mr. Trump. Eine Szene aus der deutschen Version der US-amerikanischen Reality-TV-Serie The Apprentice. Jeweils 16 Kandidaten bewerben sich bei Selfmade-Millionär Donald Trump als Lehrling. In einem über 13 Wochen gehenden Bewerbungsmarathon testet er 8 Frauen und 8 Männer auf ihr unternehmerisches Können, ihre Geschäftstüchtigkeit. Der Gewinner wird Donald Trumps Superlehrling und bekommt für ein Jahr einen mit $250.000 dotierten Job in der Trump-Organisation. Die Zuschauer können sehen, wie die Geschäftswelt real funktioniert und was man braucht, um dort zu überleben oder auch nur eine Chance zum Überleben zu haben, so Donald Trump über die Sendung. Mir fiel die Mitwirkung an der Show leicht, denn im Grunde genommen mache ich in The Apprentice nichts anderes als sonst. Ich engagiere Leute, ich feuere Leute, ich bringe die Dinge zum Laufen. The Apprentice ist eine von vielen Reality-TV-Serien, mit denen in den USA die privaten Fernsehsender um Einschaltquoten kämpfen und dabei ihren Zuschauern eine Welt vorgaukeln, bei denen die Grenzen von Realität und Fiktion verschwimmen. Die Autorin Francine Prose, Mitglied im Vorstand der US-Sektion vom Schriftstellerverband Penn, hat für einen Artikel in der Zeitschrift Harper's Magazine mehrere Monate lang verschiedene Reality-TV-Serien angesehen und ihre Inhalte analysiert. Ich habe sie gefragt, ob sie dabei eine für alle Filme gültige Aussage gefunden hat. Well, it's purely Darwinian. It's just dog eat dog. Zero-sum society. No one can win unless somebody else loses. Das ist Darwinismus in Reinkultur. Jeder frisst jeden. Keiner gewinnt, ohne dass jemand verliert. Zusammenarbeit ist schlecht. Wettbewerb ist gut. Kontrolle ist gut. Das ist die Moral, die diese Shows verkünden, wenn man überhaupt von Moral sprechen kann. Bei meinen Nachforschungen fand ich heraus, dass einer der Produzenten der Serie Survivor Mark Burnett ist. Er gehörte den englischen Fallschirmtruppen in Nordirland und auf den Falklandinseln an. Anfang der 80er wollte er Militärberater in Südamerika werden, für die rechten Todesschwadrone. Wer sonst bekam Berater der englischen Armee? Er war auf dem Weg dorthin, als er es sich bei einem Zwischenstopp seines Flugzeugs in Los Angeles anders überlegte. Er stieg aus dem Flugzeug aus und wurde Fernsehproduzent. Die Botschaft, die jetzt in Sendungen wie Survivor verbreitet wird, entspricht genau dem, was ein Auszubildender in so einem Terroristenlager gelernt hätte. So in fact, the message that you're getting from programs like Survivor, exactly the same message you might have gotten if you were a student or whatever, a trainee at one of those terrorist camps. Schauen wir uns mal ein paar andere Shows an, wie zum Beispiel Average Joe oder Who Wants to Marry a Millionaire. Da geht es ja mehr um die familiären Beziehungen, um die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Aber auch dort werden ja bestimmte Werte vermittelt. Well, it's family and mating as a consumer activity. It's shopping. Familie und Partnerschaft werden dort als Konsumentenaktivität dargestellt. Es geht um Shopping. Den Junggesellen werden 25 Einkaufsmöglichkeiten geboten. Er bzw. sie müssen die Schnäppchen herausfinden. Eine romantische Entscheidung wird hier reduziert auf Geschäft und Konsum. That's actually a sort of business decision or a consumer decision. Wenn man sich diese Sendung anschaut und die Regierung in Washington sieht, könnte man fast meinen, es gibt so eine Art geheime Vereinbarung zwischen den beiden, dass man auf verschiedene Art und Weise eine Agenda betreibt. Ich will jetzt nicht über eine Verschwörungstheorie reden, aber irgendwo gibt es doch da einen Zusammenhang. Of course, but that's the most mysterious thing. I mean, all of us are trying to figure out exactly what the relation is now between government and media. Natürlich, das ist doch klar. Wobei wir alle gerne wüssten, wie die mysteriösen Beziehungen zwischen Regierung und Medien wirklich aussehen. Sie gestalten sich kompliziert und heimtückisch. Ohne Frage entsprechen die Werte, die wir über Reality-TV vermittelt bekommen, denen der Republikaner. Wettbewerb, Überwachung, Eingriff in die Privatsphäre, das Ende jeglichen Gemeinschaftsgefühls, gnadenloser Individualismus und Imperialismus. All dies wird über Reality-TV ungefiltert verbreitet. Ob Dick Cheney sich hinsetzt und diese Shows mit Mark Burnett plant? Wohl kaum. Aber diese Werte spielen eine so große Rolle in der Gesellschaft, dass sie in solchen Sendungen propagiert werden. Reality-TV ist aber nur eine Sache. Hinzu kommt die Verbindung zwischen den Medien und der Regierung in diesem Land. Die gibt zunehmend Anlass für Besorgnis. Wie gesagt, das ist eine sehr komplizierte, mysteriöse und knifflige Angelegenheit. As I said, insidious relation between the media and the government right now. Das passt ja ganz gut dazu, dass so viele Menschen statt Nachrichten dann lieber Reality-Shows im Fernsehen sehen. Also allein die Tatsache, dass ich glaube über 100 Millionen Menschen bei American Idol abgestimmt haben, aber weniger Menschen zur Wahl gehen, zeigt ja, dass es offensichtlich wirkt, dass eben die Menschen oder viele Menschen sich ablenken lassen, während draußen dann die harte Realität der Politik stattfindet. Ich habe etwas herausgefunden, was ich vorher nicht wusste. An einem guten Abend hat NBC, einer der populärsten Nachrichtensender, 15 Millionen Zuschauer. Das ist überhaupt nichts. Bei American Idol rufen zwischen 50 und 100 Millionen Menschen an. Wenn Sie sich aber noch nicht einmal die Nachrichten der großen Sender anschauen, woher bekommen die Menschen ihre Informationen? Where are people getting their information from? Bleibt als letzte Frage nach 3 Monaten Reality-TV. Wie haben Sie sich da gefühlt? Suicidal. You know, but the strange thing was, they're very good at what they do. selbstmordgefährdet. Das Verrückte ist, sie machen ihre Sache richtig gut. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich plötzlich Lieblinge in den Shows hatte. Leute, die bei American Idol gewinnen oder Junggesellen, die bei The Bachelor erwählt werden sollten. Es faszinierte mich auf einmal. Als die Serie The Apprentice begann, hatte ich meinen Artikel schon geschrieben. Nachdem ich einige Sendungen gesehen hatte, musste ich mich zwingen, damit aufzuhören. Es gehörte nicht mehr zu meiner Arbeit und doch hatte mich diese Kultur auf einmal irgendwie in ihren Bann gezogen. Jetzt schalte ich ab und zu mal ein, nur um zu sehen, was in den neuen Shows gemacht wird. Man muss wissen, dass bei Reality-TV die Schraube immer ein bisschen mehr angezogen wird. Die Junggesellen-Shows sind nicht mehr so populär. Das ist ein Auslaufmodell. Vor kurzem habe ich die erste Ausgabe einer neuen Serie gesehen unter dem Titel »Wer ist dein Vater?« Darin musste eine Frau, die adoptiert worden war, ihren biologischen Vater unter 15 Männern herausfinden. Das Ganze war verbunden mit viel Tränen und viel Drama. $100,000 gab es dafür, den richtigen zu finden, was ihr auch gelang, wie auch immer sie das gemacht hat. Mit diesen Sendungen werden sie immer sensationslüsterner und unappetitlicher, nur um das Publikumsinteresse zu behalten. They have to keep getting more and more sensational and sleazy, really, to keep audience interest up in it.